Oder glaubst du wirklich, dass sie wirklich so qualifiziert sind, dass ihre Jobs auf keinen Fall verloren gehen? Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist Millennials und Roboter. Es gibt eine neue Studie, wonach tatsächlich eine weite Mehrheit der Millennials der Ansicht sind, dass Roboter ihre Zukunft in Beruf oder gesellschaftlich nicht gefährden werden, sondern ganz im Gegenteil, Roboter für einen Jobwunder sorgen werden. Wir haben ja schon mal ein Video zur Robotisierung von Arbeit und der Robotersteuer gemacht. Das findet ihr hier. Darin haben wir besprochen, dass die Technologie und der Fortschritt sehr viele Menschen den Arbeitsplatz kosten wird. Diese neue Studie zeigt, dass Millennials, also Leute auch eigentlich in unserem Alter, Leute, die zwischen 1980 und 2000 oder so geboren sind, dass sie der Meinung sind, dass das eher das Gegenteil ist. Dass diese Robotisierung und dass der gesamte Fortschritt eher mehr Jobs bringt und dass eigentlich ihre Zukunft nicht wirklich in Gefahr ist. Das wird alles neu thematisiert über eine Studie, die auch im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels in Davos dann auch aufgegriffen worden ist. Das heißt, das, was man eruieren will, ist, was denkt die Jugend? Wie sieht die Jugend die Zukunft der Welt, vor allem wirtschaftlich gedacht? Naja, wobei Jugend ist ja tatsächlich ein bisschen weit gegriffen. Es sind Menschen zwischen 18 und 35. Und diese Altersgruppe, die dann explizit gefragt worden ist, in über 180 Ländern, es sind insgesamt 25.000 Personen befragt worden für die Studie, durften sich zu bestimmten Themen dann äußern. Und zwar Robotik, wie sehen Sie die Zukunft von Maschinen und Robotern in der Arbeitswelt und in der Weltwirtschaft, aber auch zum Thema Klimawandel oder auch Ihr Vertrauen in verschiedene Institutionen und Einrichtungen. Interessanterweise haben diese Millennials mehr Angst vor dem menschengebrachten Klimawandel als vor einer Arbeitslosigkeit bzw. den Job zu verlieren aufgrund von Automatisierung und Robotern. Und das ist auf jeden Fall ein überraschendes Ergebnis. Das bedeutet, dass Sie die digitale Revolution eigentlich relativ positiv sehen und nicht als eine Bedrohung Ihrer wirtschaftlichen Zukunft oder Ihrer Perspektive in der Berufswelt. Auch einige andere Punkte sind interessant, wie zum Beispiel, wem Millennials denn jetzt eigentlich gerade vertrauen. Das mehr oder minder Überraschende ist, dass Forschungsinstitutionen und Universitäten von allen Optionen das größte Vertrauen der Millennials genießen. Medien liegen ganz weit abgeschlagen hinten. Das heißt also, es wird dann auch in den verschiedenen Artikeln zur Studie auch immer wieder erwähnt, dass vielleicht sich auch diese ganze Diskussion um Fake News gerade im Rahmen der Wahlkampagnen in den Vereinigten Staaten dahingehend so auswirken, dass das Vertrauen in die Medien noch weiter absank. Nicht nur, dass Millennials keine Angst haben, ihren Job an quasi einen Roboter zu verlieren, 28% von ihnen sind der Meinung, dass der nächste große Schritt die künstliche Intelligenz ist. Und sie sind der Meinung, dass die künstliche Intelligenz die größte Auswirkung der nächsten Zeit auf uns alle haben wird. Hier muss man aber auch stark differenzieren. Sie sehen zwar die künstliche Intelligenz als einen der ausschlaggebenden Faktoren der Menschheit, also in der Zukunft an, beziehungsweise der menschlichen Entwicklung. Sie vertrauen aber dieser künstlichen Intelligenz nicht so 100%. Das heißt also, bei der Frage, inwiefern man dann tatsächlich einer Entscheidung einer Maschine blind vertrauen würde, im übertragenen Sinne, sagten die absolute Mehrheit aus dieser Altersgruppe, dass sie sich auf keinen Fall darauf einließen. Gerade mal 3% sagen, dass sie den Urteilen der Maschine tatsächlich so vertrauen würden, also einer künstlichen Intelligenz wieder eignen. So, Gustavo, hast du das Gefühl, dass die Millennials einfach extrem blauäugig sind? Oder glaubst du wirklich, dass sie wirklich so qualifiziert sind, dass ihre Jobs auf keinen Fall verloren gehen? Das ist eine gute Frage, denn das hängt davon ab, wer befragt worden ist. Aufgrund der Menge glaube ich nicht, dass alle, die befragt worden sind, aus Berufssparten stammen, die sozusagen in der Zukunft keine Befürchtung haben müssen, dass sie ihren Job verlieren könnten oder eher unwahrscheinlich Informatiker oder Ingenieure. Das heißt also, ich gehe aufgrund der Masse, 25.000 Befragten, davon aus, dass etwas Blauäugigkeit, das sicherlich mit einer Rolle spielt. Aber ist das tatsächlich etwas für diese Generation sprechen, im Sinne von, ja, wird schon alles gut gehen, weil wir sind ja so technikaffin, wir sind Digital Natives, wir sind alle wir sind vertraut mit Smartphones, uns kann man nicht ersetzen, aber unsere Eltern schon und die haben dann die Arschkarte gezogen. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie denken, okay, unsere Generation selbst, ich persönlich werde davon nicht betroffen sein. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wie qualifiziert die Person ist und inwiefern tatsächlich, wie schnell diese Entwicklung der Digitalisierung voranschreitet. Naja, wenn wir jetzt die Trends angucken, was zum Beispiel auch Universitäten angeht, gibt es einen sehr starken Trend in die Sozialwissenschaft. Und wie wir zum Beispiel auch wissen, jetzt am Beispiel von Deutschland ist, dass wir gerade, soweit ich das mitbekommen habe, beschwert sich die Handwerkskammer, dass immer weniger Menschen eine Ausbildung machen. Und zwar nicht einfach nur Maurer oder Maler und Lackierer, sondern wirklich alles. Zum Beispiel Azubis beim Zahnarzt, also zahnärztliche Fachangestellte und solche Sachen. Oder in Bereichen, wo wirklich gerade sehr viel Manpower gebraucht wird, dass da wir momentan extrem unterbesetzt sind. Ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass immer mehr Menschen nach Prestige trachten. Das heißt also, womit erlangt man gesellschaftlich mehr Prestige? Mit einem akademischen Abschluss oder mit einer eher praktischen Berufsauswahl? Das ist richtig. Also der Stil, also dass du, dass die Wahrnehmung, oh, er hat studiert, er ist besser oder er ist besser geeignet für diese Arbeit, ich glaube, es ist immer noch in den Köpfen. Nein, das ist ja die Frage. Das ist genau die Frage. Ist jemand, der Soziologie studiert hat, in der Zukunft tatsächlich jemand, der beruflich in der Berufswelt besser integrierbar wäre als jemand, der, sagen wir mal, Maurer ist oder Schreiner? Das ist die Frage, werden Maurer und Schreiner überhaupt gebraucht? Die Sache ist jetzt, wie es jetzt angesehen wird. Also ich habe das Gefühl zumindest, auch bei Arbeitgebern, die quasi in einem höheren Bereich sind, dass da ein Studium komplett Voraussetzung ist. Das heißt, es hat sich komplett gewandelt, wenn du, ich weiß nicht, vor 20 Jahren noch mit einem Hauptschulabschluss noch hättest du noch eine Ausbildung machen können, und mit einem Hauptschulabschluss heutzutage kannst du nichts mehr reißen. Ich glaube, du hast sogar Probleme, eine Ausbildung zu finden, soweit ich weiß. Kann durchaus sein. Also ich meine, im Falle Deutschlands ist es sicherlich so, dass Menschen nach immer höheren Bildungsabschlüssen auch auf immer höhere Bildungsabschlüsse bedacht sind. Das ist vollkommen richtig. Die Zahl der Abiturienten steigt von Generation zu Generation, von Jahr zu Jahr, auch die Zahl der Hochschulabsolventen. Das ist alles vollkommen richtig. Die Frage ist, ob tatsächlich all diese Menschen, unabhängig davon, was für einen Bildungsabschluss sie haben, in dem, was sie gelernt haben, noch der Wirtschaft nutzen werden. Das heißt also, wie viele Archäologen, wie viele Juristen, wie viele Volkswirte wird tatsächlich dann noch die Wirtschaft brauchen? Ich denke, dass es dann auch sicherlich bestimmte Gruppen geben wird, die anfälliger sein werden, den Beruf zu verlieren, beziehungsweise keine Chance zu haben in einer vollkommen digitalisierten Welt. Aber die akademische Ausbildung ist keine Garantie. Ich sehe da keine hundertprozentige Garantie, es sei denn, es sind wirklich dann auch Berufsausbildungen oder Studiengänge, die stark mit der künstlichen Intelligenz verknüpft sind. Sei es bei der Einrichtung der künstlichen Intelligenz oder bei der Bedienung und Instandhaltung. Bei der Software, bestimmte Bugs, das ist ja auch Instandhaltung. Dafür zu sorgen, dass die Programmierung noch einwandfrei läuft, dass Upgrades richtig installiert sind. Es geht darum, schlicht und ergreifend, wie viele Leute in welchem Kontext tatsächlich einen Job haben werden. Unabhängig davon, wie der Job aussieht. Und ich sehe das nicht so wie die Mehrheit der Befragten. Ich genauso wenig. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr, sehr böses Erwachen wird, denn wir wissen ja, sehr viele Jobs können ersetzt werden durch Maschinen und werden auch ersetzt werden. Wir haben ein riesiges Problem dann mit Leuten ab 40, die sich nicht mehr schnell adaptieren können. Das heißt, wenn diese Jobs weg sind, sind sie weg und die sind dann entweder arbeitslos oder müssen irgendwelche Jobs unterhalb ihrer Qualifikation machen. Oder sie werden den Anschluss verpassen, denn wir haben es ja selbst, wir sehen ja jetzt schon, dass, wie rapide die Bevölkerung altert und wie schwierig es ist, im Alter überhaupt einen neuen Job zu finden. Wir müssen aber auch unser Blickfeld etwas globaler ansetzen. Das heißt also, diese 25.000 Befragten stammten nicht alle aus Deutschland, der Schweiz und Kanada, sondern das waren Menschen aus dem gesamten Planeten. Also auch aus Gesellschaften, die das Problem der Überalterung nicht unbedingt aufweisen, aus Gesellschaften, in denen die Digitalisierung immer noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in Nordamerika, in Japan oder in Deutschland. Das bedeutet, wir können als Trend festhalten, die Millennials sind weltweit viel optimistischer in Bezug auch auf die Wahrnehmung der Zukunft als vielleicht vorhergehende Generationen vielleicht. Also diese Studien belegen, in allen Aspekten ist es so, dass die Millennials im Grunde genommen sehr optimistische Menschen sind. Ich denke, man kann jetzt nicht unbedingt, wir haben sehr stark das Ganze reduziert im Diskurs auf Deutschland. Es ist eine Gesellschaft, die überaltert ist. Wenn wir das jetzt global sehen, ich denke, dass die Entwicklung ähnlich sein wird in Deutschland wie in Indien in Bezug auf den Verlust bestimmter Jobs für ungebildete Personen, also Menschen ohne Berufsaufschluss oder gar ohne Schulbildung, das kann durchaus sein. Aber ich denke trotzdem, dass es wohl eine weltweite Generation ist, sofern die Studie richtig konzipiert worden ist, oder beziehungsweise die belegt, dass diese Generation sehr blauäugig in die Zukunft sieht und auch den technologischen Fortschritt im Allgemeinen sehr unkritisch gegenübersteht. Ich habe das Gefühl, ich glaube auch, sie unterschätzen den technologischen Fortschritt, denn die Sache ist halt, technologisch gesehen werden wir immer schneller. Das heißt, der Moment, wenn man quasi ins Alter kommt, wo man mit der modernen Technik nicht mehr zurechtkommt, wird immer geringer. Wenn wir erstmal mit künstlicher Intelligenz rankommen, dann bin ich auch der Meinung, dass viele Millennials auch den Anschluss da verlieren werden, weil sie nicht so schnell mitkommen, wie die Technik sich entwickelt. Und ein weiterer Punkt ist, angenommen, die Millennials kommen super mit allem klar, jeder hat einen Job und ist in dem Bereich voll affin und sie gehen die ganze Zeit mit. Wenn die Leute ab 40, so ziemlich jeder den Job verliert, bleibt ihre Erhaltung auf den Millennials, oder nicht? Das heißt, die Millennials sind sozusagen eine Art Sandwich-Generation im Rahmen der digitalen Revolution. Alle, die älter sind, müssen dann relativ früh in Rente geschickt werden, weil sie unbruchbar geworden sind. Die jünger sind, werden in einer komplett robotisierten, digitalisierten Welt aufwachsen, in der sozusagen sie nur noch vereinzelt vielleicht Maschinen zuarbeiten. Und sie sind sozusagen die Übergangsgeneration. Das ist so in etwa die These, die ich von dir verstanden habe. So ungefähr, ja. Nein, also ich sehe die Millennials nicht als eine Art Sandwich-Generation. Ich sehe das, was ich jetzt ganz klar sehe, ist eher eine auf Jugend basierende, etwas blauäugige Naivität vielleicht sogar. Das heißt im Sinne von, ich bin noch jung, ich bin noch flexibel, ich bin noch in der Entwicklung, bis ich eine Altersstufe erreiche, in der ich tatsächlich auch diese Qualifikation abrufen muss oder vorlegen muss, die notwendig sind, um zu überlegen, werde ich sie schon haben. Also ich denke, dass da zwei Faktoren eine Rolle spielen, eine starke Individualisierung, ein starker Optimismus auf der anderen Seite und zum anderen halt der Charakter der Jugend. Das heißt, ich schaffe es schon. In 10 Jahren bin ich soweit. Also eigentlich haben wir schon dieselbe Meinung, dass es eher naiv ist zu glauben, dass das alles so gut vonstatten ist und das Ganze mehr Positives als Negatives bringen wird. Aber das wird die Zukunft zeigen. Was denkt ihr denn? Teilt ihr die Meinung der Befragten und glaubt, dass die Modernisierung fast nur Positives bringt und mehr Arbeitsplätze mit sich bringt? Oder denkt ihr, dass die Digitalisierung vielleicht doch mehr Jobs kosten wird und eine viel größere Gefahr für die Jobs vieler Personen darstellen wird, als aus der Studie belegbar? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel und drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Danke euch und ciao. Danke und ciao.